If we could, I imagine the story began in heaven, something like this. Wenn es für uns möglich wäre, könnte ich mir vorstellen, dass die Geschichte im Himmel vielleicht so begonnen hat. God was looking off heaven's balcony one day, shaking his head at all the wrong things people were doing down on earth. Gott schaut eines Tages vom himmlischen Balkon herab und schüttelte seinen Kopf über all die falschen Dinge, die die Menschen auf der Erde machten. Oh man, it isn't quite what I had in mind when I created Earth. Oh Mensch, das ist nicht wirklich, was ich im Sinn hatte, als ich die Erde schuf. I feel so far away from my kids down there. Ich fühle mich so entfernt von meinen Kindern da unten. Why? Warum? It's just hard to be friends with people when you don't like what they're doing. Es ist einfach schwer, mit Menschen Freund zu sein, wenn man nicht mag, was sie da machen. I think it's time. Ich denke, es ist an der Zeit. Time for what, Lord? Zeit wofür, Herr? Time for us to step in. Zeit für uns einzugreifen. Shall we bring in the army, Lord, and catch them whistling? Sollen wir die Armeen einsetzen, sie unerwartet erwischen? No, I don't think we should send an army. Nein, ich denke nicht, dass wir die Armee einsetzen sollten. Maybe just one person. Vielleicht nur eine Person. One person? Eine Person? Brilliant. They won't be expecting that. Genial. Das werden sie nicht erwarten. Lord, if we send in just one person, aber Herr, wenn wir nur eine Person senden, they would have to be someone very powerful and very strong. Muss sie aber sehr mächtig und sehr stark sein. Because there's tons of people down there. Denn da sind Massen an Menschen da unten. No, they don't have to be strong. Nein, sie muss nicht stark sein. They'll be going as a newborn baby. Sie wird als neugeborenes Baby kommen. A newborn baby? Ein neugeborenes Baby? Brilliant! They won't be expecting that. Genial, das werden sie nicht erwarten. Lord, this plan is rather risky. A newborn human baby is small and weak. Herr, dieser Plan ist eher ein Risiko. Ein neugeborenes Baby ist klein und schwach. This baby must be born to people who will protect him. Maybe a great ruler or a mighty king? Dieses Baby muss bei Menschen geboren werden, die es beschützen. Vielleicht ein großer Herrscher oder ein mächtiger König? Actually, I was thinking I could send him to a young peasant girl. Eigentlich dachte ich es, zu einem einfachen, jungen Mädchen auf dem Land zu schicken, whose heart is beautiful and full of courage. Dessen Herz wunderschön ist und voll Mut. A peasant girl? Ein einfaches Mädchen? Brilliant! They won't be expecting that. Genial! Das werden sie nicht erwarten. My lord, I see your plan is to take Earth by surprise. Mein Herr, ich sehe, es ist dein Plan, die Erde zu überraschen. No one will be expecting a newborn baby born to a humble villager. Niemand wird das erwarten, ein neugeborenes Baby, das einem demütigen Dorfmädchen geboren wird. But what good can a baby do? Aber was kann ein Baby schon Gutes tun? This is not just any baby. Das wird nicht irgendein Baby sein. I'm sending the Prince of Heaven in disguise. Ich werde den Prinzen des Himmels im Geheimen senden. The Prince of Heaven? Our Prince? Your Son? Den Prinz des Himmels? Unseren Prinzen? Deinen Sohn? Brilliant! They won't be expecting that. Genial! Das werden sie nicht erwarten. Lord, this is just too risky. Herr, das ist zu risikoreich. Sending in the prince in disguise as a tiny baby, born not to kings, but to humble villagers? Den Prinzen im Geheimen als winziges Baby zu senden? Nicht zu Königen, sondern zu demütigen Leuten auf dem Dorf? Surely our prince cannot be born in a cottage. Sicherlich, unser Prinz kann auch nicht in einer Hütte geboren werden. He must be born in a palace. Er muss in einem Palast geboren werden. You're right, he shouldn't be born in a cottage. Du hast recht, er sollte nicht in einer Hütte geboren werden. He'll be born in a stable. Er wird in einem Stall geboren. A stable? Einem Stall. Surrounded by animals? Umgeben von Vieh. Filled with hay? Voll mit Heu. Filled with poo? Voll mit Mist. Brilliant! They won't be expecting that. Genial, das werden sie nicht erwarten. Lord, how will people know that he's there? What if they don't notice? Herr, wie werden die Menschen wissen, dass da ist? Was ist, wenn sie es nicht bemerken? Those who are looking for him will find him. Diejenigen, die schauen, die werden finden. And his mission will bring all people closer to me. Und seine Mission wird alle Menschen mir näher bringen. Even if they do something really wrong. Selbst wenn sie etwas wirklich falsch machen. When the prince is done, wenn der Prinz fertig ist, nothing will get in between them and my love. Wird nichts mehr zwischen sie und meine Liebe kommen. Well, can we leave some clues for the people looking, like in the stars? Können wir wenigstens ein paar Hinweise geben für die Leute, die schauen werden, zum Beispiel in den Sternen? Clues in the stars? Hinweise in den Sternen? Sure, why not? Sicher, warum nicht? You can make one huge star pointing to him. Ihr könnt einen großen Stern machen, der auf ihn hinweist. And can we sing for him? Können wir für ihn singen? Yes, can we sing? Ja, können wir singen? Sing to welcome him. Singen, um ihn willkommen zu heißen. Please say we can sing. Bitte sag, wir können singen. He looked at their hopeful faces and his heart was touched by their love for the prince. Er schaute auf ihre erwartungsvollen Gesichter und sein Herz wurde berührt von ihrer Liebe für den Prinzen. You can sing. In Ordnung, ihr könnt singen. But not in front of the whole world. Aber nicht vor der ganzen Welt. That would just be weird. Das wäre einfach nur seltsam. And no kings or rulers. Und keine Könige und keine Herrscher. How about if we sing for some shepherds? Wie wäre es, wenn wir für ein paar Hirten singen? That's a lonely job. Das ist eine einsame Arbeit. Those blokes could do for some cheering up. Die könnten sicherlich ein bisschen Ermutigung gebrauchen. Brilliant. Genial. They won't be expecting that. Das werden sie nicht erwarten. You know the rest of the story. An angel visited a humble girl with a courageous heart and told her the good news. She would have a baby and he will be the Prince of Heaven, who will help Earth to be close to God again. As planned, the baby was born in a stable, about as far from a palace as you can get. And a group of wise men noticed strange clues in the stars. They packed their belongings and followed the star right to a baby. And of course, a bunch of lonely shepherds were guarding their sheep, when all of a sudden, the sky was lit up by thousands of angels singing. No one would ever expect that. Ihr kennt den Rest der Geschichte. Ein Engel besucht ein einfaches Mädchen mit einem demütigen Herzen und erzählt ihr die gute Nachricht. Sie wird ein Baby haben und er wird der Prinz des Himmels sein, der Erde helfen wird, wieder nahe bei Gott zu sein. Wie geplant wurde das Baby in einem Stall geboren, so weit entfernt von einem Palast, wie es nur geht. Und eine Gruppe von Weisen bemerkten seltsame Zeichen in den Sternen. Sie machten sich auf und folgten dem Stern direkt zu einem Baby. Und natürlich eine Anzahl von Hirten hüteten Schafe, als ganz plötzlich der Himmel erhellt wurde von Tausenden von Engeln, die sangen. Niemand hätte das gedacht. I need a music stand. Can someone bring a music stand for me? Have you ever wondered what... No, please. Not yet. In a few minutes, I'm going to show you a video. In ein paar Minuten werden wir Ihnen ein Video zeigen. That portrays just what we said. Das ein bisschen einfach skizziert, was wir gerade erzählt haben. Actually, we took the words from the video. Eigentlich haben wir sogar die Worte aus diesem Video entnommen. Because if you just watched the video, you wouldn't understand one single word. Weil wenn Sie das Video allein gesehen hätten, wahrscheinlich hätten Sie kein Wort verstanden. Some kind of New Zealand accent or something. Das ist ein bisschen neuseeländischen Akzent. It took me an hour to figure out what they were saying. Es hat also sehr lange gebraucht, eine Stunde, bevor ich herausgefunden habe, was da gesagt wurde. I want to show you a verse from the Bible, just one verse. Aber ich möchte Ihnen gerne auch einen Vers zeigen, einen Vers aus der Bibel, nur einen Vers. And I read a couple of verses before this verse. Und ich werde ein paar Verse davor beginnen. Just keep that right there. Das belassen wir mal dort. Starting with verse 7 in 1 Corinthians 2. Im 1. Korinther Kapitel 2. The wisdom we speak of is the mystery of God. Die Weisheit, von der wir sprechen, ist ein Geheimnis Gottes. His plan that was previously hidden. Sein Plan, der zuvor verborgen war. Even though he made it for our ultimate glory before the world began. Obwohl das machte für unsere äußersten Herrlichkeit bevor die Welt begann. This plan is the mystery of God. Dieser Plan ist ein Geheimnis Gottes. It was hidden. Dieser Plan war verborgen. And it was made for our ultimate glory before the world even existed. Und dieser Plan wurde bereitet praktisch zu unserer äußersten Herrlichkeit, war schon alles fertig, bevor die Welt begann. But the rulers of this world have not understood it. Aber die Herrscher dieser Welt haben es nicht verstanden. If they had, they would not have crucified the Lord of glory. Wenn sie es verstanden hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. And this is what the scripture says. Und das sagt die Schrift. No eye has seen. Was kein Auge gesehen. No ear has heard. Und kein Ohr gehört hat. And no mind has ever imagined. Und in keines Menschen Herz gekommen ist. What God has prepared for those who love him. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. No eye has seen. Kein Auge hat es gesehen. No ear has heard. Kein Ohr hat es gehört. And no mind has imagined what God has prepared for those who love him. Und kein Verstand, kein Herz hat sich vorstellen können, was Gott da vorbereitet hat. If you read the text, it's speaking about the gospel story. Wenn man den Text liest, dann erkennt man, dass es von dem Evangelium spricht. This mysterious plan. Dieser geheimnisvolle Plan. That even 300 years after. Dass selbst 300 Jahre danach. The time of Jesus. Nach der Zeit Jesu. People still consider Christianity some weird, strange religion. Das Christentum immer noch als irgendwie eine seltsame Religion angesehen wurde. Incomprehensible. Einfach unbegreifbar. These weird people who believe that God became a person. Diese seltsamen Leute, die glauben, dass Gott eine Person geworden ist. And that he came to die on a cross. Dass er gar gekommen ist, um am Kreuz zu sterben. So God could give salvation as a gift. Dass Gott Errettung geben könnte, so als Geschenk. Yes. Ja. But many people don't understand the story. Ja, viele Leute verstehen diese Geschichte nicht. They don't understand the background, the nature of it, the gist of it. Sie verstehen den Hintergrund nicht, die Natur, das Wesen dieser Geschichte. God wanted a family. Gott wollte eine Familie. He wanted to share his glory with as many beings as he could. Er möchte einfach seine Herrlichkeit teilen mit so vielen Menschen wie nur möglich. But he didn't want just angels. Aber er wollte nicht nur Engel haben. He wanted sons and daughters. Er wollte auch Söhne und Töchter haben. So he created a plan. So hat er einen Plan bereitet. He created a universe. Er hat das Universum geschaffen. He made a planet. Und auch einen Planeten. Where a paradise would be. Wo es ein Paradies geben würde. And he would create a creature, a being. Und er würde dort ein Geschöpf schaffen. In his own image. In seinem eigenen Bild, Ebenbild. That could think and reason. Dass er einfach denken könnte und auch einen Verstand hat. And could decide on his own. Und für sich selbst auch Entscheidungen treffen könnte. What he wanted to believe. Ob diese Person dann glauben möchte. He'd have to exercise discernment. Dazu müsste das Unterscheidungsvermögen ausüben. Imagine. Sich Dinge vorstellen können. He placed them in the garden. Und so hat er diese Person in den Garten hineingestellt. And then he allowed them to be tested. Dann hat er es auch zugelassen, dass sie geprüft wurden. And they failed the test. Und sie versagten in dieser Prüfung. But God foresaw that. Aber Gott hatte das bereits vorhergesehen. And that only led up to his glorious plan. Und das hat nur hineingeführt in seinen herrlichen Plan. There's once a story of a little boy who made a boat. Es gibt diese Geschichte von einem kleinen Jungen, der da sich ein kleines Boot gemacht hat. And I imagine his dad helped him because it was this incredible little boat. Ich kann mir vorstellen, dass sein Vater ihm vielleicht geholfen hat, denn es war dieses unglaubliche Boot, so genial. When I was a little kid and we had projects at school. Wenn ich ein Kind, als ich ein Kind war noch, und wir hatten Projekte in der Schule. I always had like the best one. Da hatte ich immer das beste Projekt. Because my father was a master craftsman. Weil mein Vater ja wirklich ein Meister seines Fachs so war. So whenever I started Tischler. Building something like an oil tower. Und wenn es da irgendwie etwas zu bauen gab, vielleicht einen Ölbohrturm. He said, "Let me help you, son." Kindchen, lass mir dir ein bisschen helfen. Und dann kam ich in die Schule mit so einem unglaublichen Ding. Your dad helped you make that. Der Papa hat wieder geholfen, das ist doch klar. So this kid made this boat. Also dieses Kind hat sich da ein Schiff gemacht, ein kleines Schiff. Playing with it on the river. Und er spielte es dann an dem Fluss damit. And suddenly he lost it. Und plötzlich hat er es verloren. And it was going down the river and he was running and running and running through the thicket. Und durch die Strömung wurde es hinabgetrieben, unten den Fluss entlang. Das Kind rannte hinterher am Ufer. But the boat was getting away from him. Aber immer weiter entfernte sich dieses schöne Schiff. And he lost the boat. Und hatte dieses kleine Schiff verloren. He was so sad. Und war so traurig darüber. It was his little prize boat. So beautiful. Dieses wunderschöne Boot. Had put so much time into it. Er hat so viel Zeit damit verbracht, es zu bauen. Months later, Monate später, he was walking down the street in the center of town. Ging es so die Straße hinab, mitten in der Stadt. And he saw his boat in a window. Und da sah er sein Boot in einem Schaufenster. That's my boat. Er schaute genau hin und sagte, I made that boat. Das ist mein Boot, ich habe es doch gemacht. In and he said to the owner, er ist hineingegangen und sagte That's dem Eigentümer, my boat. Das ist mein Boot. He said, well, maybe it was your boat. Naja, vielleicht war es mal dein Boot. But it's my boat now. Jetzt ist es meins, siehst du doch. And if you want it, wenn du es haben möchtest, you'll have to buy it. Dann musst du es dir freikaufen. So the little boy went home. Der kleine Junge ging nach Hause. Made a plan. Machte sich einen Plan. Started saving his money. Fing an zu sparen. Time went by. Die Zeit verging. He kept saving and saving. Und hat gespart und gespart und gespart und gespart. And went back to that store. Dann ging er zurück zu diesem and Laden. He bought the boat. Und kaufte sich dieses Schiff. That he had created. Was er selber erschaffen hatte. And this is what God did. Das ist genau das, was Gott tat. God bought us back. Gott hat uns wieder erkauft. He had lost us to sin, er hat uns verloren durch die Sünde. Which was our decision. Und das war ja unsere Entscheidung. But he bought us back. Aber er hat uns wieder zurückgekauft. And he made this plan that is so unbelievable that people don't believe it. Und er hat diesen Plan gemacht, der einfach so unglaublich ist, dass Menschen es gar nicht glauben wollen. Imagine him talking in the Trinity and with the angels. Stell dir einmal vor, wie er da spricht innerhalb der Trinität mit seinen Engeln auch. I want to make this as easy as possible. Ich möchte es so einfach machen wie möglich. They are humans. Sie sind Menschen. They fail so easily. Sie versagen so leicht. They can hardly go through an hour without doing something wrong. Sie können nicht mal eine Stunde da durchhalten, ohne etwas verkehrt zu machen. Thinking something lustful or negative or complaining about something. Sie denken etwas Lüsternes oder sie beklagen sich über etwas. We've got to make this as simple as possible. Wir müssen das so einfach machen wie möglich. Let's reduce all requirements down to one requirement. Lass uns all die Anforderungen auf einen Punkt reduzieren. And then they only have to do one thing. Und dann müssen sie noch eine Sache machen. What's that, Lord? Was ist das, Herr? We will reduce everything down to believing. Wir werden das alles reduzieren auf einen Punkt, But nämlich zu glauben. How's that possible? Aber wie ist das möglich? We will send the Prince of Heaven, wir werden den Prinz des Himmels senden, God's own son, Gottes eigenen Sohn, to the earth as a baby. Auf die Erde als Kind. He'll be born of a virgin, er wird von einer Jungfrau geboren werden. And then he will die on a cross as God's Lamb. Und dann wird er am Kreuz sterben als Gottes Lamm. He will meet all the requirements of the law, er wird all die Forderungen des Gesetzes erfüllen. By dying for them. Indem er für sie stirbt. All they have to do is one thing. Alles, was sie dann nur tun müssen, ist eine Sache. Just believe. Nur zu glauben. Just believe. Nur glauben. We will reduce this to one thing. Wir werden es reduzieren auf einen Punkt. Just believe. Einfach glauben. But people don't believe. Aber Menschen glauben nicht. The Bible says that God so loved the world. Die Bibel sagt, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat. That he sent his only begotten son. Dass er seinen einzigen Sohn sandte. That whoever would believe in him. Dass wer auch immer nur an ihn glaubt. Would have eternal life. Ewiges Leben hat. And the light came into the world. Und das Licht kam in die Welt. Not to condemn the world. Nicht um die Welt zu verdammen. But that the world might be saved through him. Sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. But men chose darkness rather than the light. Aber die Menschen wählten sich die Finsternis eher als das Licht. When people don't believe, it's because they choose not to believe. Wenn Menschen nicht glauben, dann ist deswegen, weil sie eine Entscheidung treffen, nicht God, zu glauben. God made it so simple. Gott hat das so einfach gemacht. So simple. So einfach. Anyone who believes in my son. Wer auch immer an meinen Sohn glaubt, jeder, will have eternal life. Der empfängt ewiges Leben. People have a hard time believing that Jesus was born of a virgin. Leute haben da Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. But no one would imagine that. Niemand würde sich das vorstellen. One of the last arguments that Jesus had with the religious people of the time. Eines der letzten Argumente, die Jesus führte mit den religiösen Führern seiner Zeit. It says in Matthew 22 that they all kind of surrounded him, all these religious leaders. Matthäus 22, da steht, dass all diese religiösen Führer ihn umzingelt hatten in einem Kreis. They were all jealous of him. Sie waren da eifersüchtig auf ihn. Because the crowds were following him. Weil die Mengen ihm folgten. So they surrounded him one day. So haben sie ihn einfach umgeben. And he looked at them. Und er schaute sie an. And he said, I have a question for you. Und er sagte, ich habe eine Frage an euch. Who is the Messiah? Wer ist der Messias? And they said, sie sagten, he will be the son of David. Na klar, er wird der Sohn Davids sein. He said, that's right. Richtig. He will come from the lineage of David. Er kommt aus dem Stamm Davids. But in Psalm 110, verse 1, aber in Psalm 110, Vers 1, under the inspiration of the Holy Spirit, durch die Inspiration des Heiligen Geistes, King David wrote these words, schrieb König David diese Worte. The Lord said to my Lord, der Herr sprach zu meinem Herrn, sit at my right hand, sitze zu meiner Rechten, until I make your enemies a footstool, bis ich deine Feinde dir zum Schemel hinlege. Answer me this question, beantwortet mir diese Frage, and see if you know the answer. Und schaut einmal, ob ihr diese Frage vielleicht beantworten könnt. If the Messiah is the son of David, wenn der Messias der Sohn Davids ist, then how can David call him my Lord? Wie kann David ihn denn meinen Herrn nennen? And it says, and no one dared ask him another question. Und es heißt, niemand wagte es, ihn noch irgendeine Frage zu stellen. Do you know what the answer was? Wisst ihr, was die Antwort war? He will be born of a virgin. Er wird geboren werden von einer Jungfrau. And he will be God in the flesh. Er wird einfach Gott sein im Fleisch. Come from the lineage of David. Auf der einen Seite aus der Linie Davids. But be God born. Aber von Gott geboren. Conceived of the Holy Spirit. Gezeugt durch den Heiligen Geist. He would be God walking among us. Er würde Gott sein, der unter uns wandelt. And go to the cross. Dann zum Kreuz geht. Father, forgive them. They don't know what they're doing. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. And he would give himself, und würde sich selbst hingeben, to buy us back, um uns zurückzukaufen. This is the gospel story. Und das ist die Geschichte des Evangeliums. No eye has seen, kein Auge hat gesehen. No ear has heard, kein Ohr hat gehört. Had not even entered the imagination of a human being. Und ist auch nicht einmal in die Vorstellungskraft eines Menschen hineingekommen. This story, genau diese Geschichte. This story is real. Diese Geschichte ist real. It's sie ist historical. Wahr. Sie ist Geschichte. And God is offering it to everyone who would say, I believe. Und Gott bietet es jedem an, der einfach sagt, ja, ich ergreife das, ich glaube. I want to be a part of this story. Ich möchte ein Teil seiner Geschichte sein. I want you to watch this video now. Ich möchte das einfach jetzt mal das Video anschauen. Because it really portrays the innocence, not yet. It portrays the innocence. Es zeigt einfach die Unschuldigkeit. And just the whole tone of Christmas. Und auch einfach so die Stimmung von Weihnachten. And the Christmas story. Da ist die Weihnachtsgeschichte. See if you can follow it. Schaut mal, ob ihr dem folgen könnt. So maybe you're visiting with us today for the first time. Vielleicht sind Sie heute zum ersten Mal uns und Sie besuchen uns hier. Maybe the third or fourth time. Ja, das dritte, das vierte Mal. The question is, have you ever received Jesus in your life? Die Frage ist, haben Sie jemals Jesus in Ihr Leben aufgenommen? He's a person. Er ist eine Person. He's a gentleman. Er ist ein Gentleman. He will only come in if he's invited. Er wird nur hineinkommen, wenn er eingeladen wird. And it comes through a simple prayer. Oder geschieht durch ein einfaches Gebet. I'd like to pray that prayer with you right now. Und ich möchte einfach dieses Gebet mit euch beten. If we just all close our eyes. Und wir vielleicht eben einfach die Augen schließen. But say these words with your mouth. Speak them out. Aber sprich einfach diese Worte aus mit deinem Mund. Für shall, dich. Shall we? Sollen wir? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive all of my failures. Vergib all mein Versagen. All of my stupid decisions. Und auch all die dummen Entscheidungen. My sin. Meine my Sünde. Acts of selfishness. All das, was ich gemacht habe, so eigensinnig und selbstsüchtig. And cleanse me. Reinige mich. Through the blood of Jesus, your son. Durch das Blut Jesu, deinem Sohn. Can you say those words? Kannst du diese Worte sagen? Cleanse me. Reinige mich. Through the blood of Jesus, your son. Durch das Blut Jesus, deines Sohnes. Who gave himself for me. Der sich für mich hingegeben hat. As God's Lamb. Als Gottes Lamm. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Be my Savior. Sei mein Erretter. I believe in you. Ich glaube an dich. Help me to believe all the more. Hilf mir, umso mehr zu glauben. I'm taking a step toward you. Ich mache diesen Schritt auf dich zu. In Jesus' name. In Jesu Namen. Can you say those words? In Jesus' name. In Jesu Namen. And we all said. Wir alle sagen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. God bless you. Gott segne euch.